Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Erst 12:45. Tja, wenn nichts los ist, vergeht die Nacht überhaupt nicht. Tja, das ist wie in einem Kriminalroman. Was? Eine Funkwagenstreife fährt lautlos durch die Nacht. Die große Stadt scheint im tiefen Schlaf zu liegen. Großartig. Nichts rührt sich rundum. Da, der Fahrer muss plötzlich bremsen. Eine Leiche ist ihm vor den Wagen gesprungen. Ja, ich sehe schwarz für die nächste Routineuntersuchung bei dir. Gefällt dir also nicht? Na, dann lassen wir es eben weg. Halt mal an, bitte. Was ist denn? Ja, Moment mal. Junger Mann. Nein. Halt. Bleiben Sie mal hier. Was ist denn los? Ach, Sie haben sich eben hier für einen der abgestellten PKW interessiert. Dabei wollte ich Ihnen mal helfen. Was haben Sie in deiner Tasche? Nichts weiter. Und sonst? Kommen Sie, machen Sie mal auf. Sie sind ja ganz schön neu hier, Herr Wachtmeister. Ah ja, das ist ein Berufsfehler. Werkzeug. Mitten in der Nacht. Oh, habe ich noch von meiner Schicht in der Tasche. Was sind Sie vom Beruf? Glaser. Da müssen Sie sich Werkzeug mitbringen und noch dazu solches? Ich arbeite auf einer Baustelle an einem Hochhaus. Da machen wir Nachtschicht und die Sachen habe ich mir ausgepumpt, weil ich ja mein Fahrrad was zu reparieren habe. Ach, so ist das. Und die ganzen Autoschlüssel hier? Das ist ein Hobby von mir, ich sammle das. Na, der PKW, in dem Sie hier waren, ist ja noch ganz intakt, wie es scheint. Ja, was dachten Sie denn, Herr Wachtmeister? Von uns reingucken, geht ja kein Auto kaputt. Ne? Und weiter hat er ja nichts gemacht. Nö. Wir waren ein bisschen zu früh hier. Ne? Na, kommen Sie mal mit zum Revier. Wieso denn das nun? Wir wollen Ihre Personalien überprüfen. Da ausweislich seiner Papiere der junge Mann, und es handelt sich hier um einen 25-jährigen Heiner Haag, festen Wohnsitz in Berlin hat, und zwar bei seinen Eltern, aber andererseits an dem PKW, in dessen Nähe er durch den Funkstreifenführer beobachtet worden war, keinerlei Beschädigungen festgestellt werden konnten, naja, wurde er nach Überprüfung auf dem Polizeirevier wieder entlassen. Nicht wahr? Das bei ihm vorgefundene Werkzeug, eine Sammlung von Autoschlüsseln sowie ein Sicherheitsschlüssel, wurden einbehalten. Am Tag darauf stellte sich dann heraus, dass in der näheren Umgebung der Straße, in der dieser Heiner Haag angetroffen worden war, insgesamt 12 Kraftfahrzeuge von ihren Besitzern aufgebrochen vorgefunden wurden. Aha. Ja, sollte hier nicht doch der junge Mann im Spiel gewesen sein? Ja, die nächste Frage hierzu wäre, wo hat er dann seine Beute gehabt, als er durch die Funkstreife gestellt wurde? Richtig. Oder hat er womöglich völlig vergeblich die Wagen aufgebrochen gehabt, ohne etwas zu finden? Meistens gehen solche Diebe doch nur dann an die Arbeit, wenn ihnen auf den Sitzen oder sonst wie sichtbar etwas Mitnehmenswertes angeboten wird. Also ich meine Schirme, Mäntel, Handtaschen, Kofferradios und dergleichen mehr. Naja, es gibt ja aber auch Ausnahmen, so selten sie auch sind. Nicht wahr? Also ich meine Täter aus beinahe spielerischer Neugier. Ja, dann müssten wir es hier mit einem solchen zu tun haben. Oder er hatte seine Beute irgendwo versteckt und nach seiner Entlassung vom Polizeirevier geholt. Ja. Frank? Ja? So. Also tatsächlich. Ja. Ja, danke schön. Also keiner der anzeigenden Kraftfahrzeugbesitzer vermisst etwas von Belang. Aha. Eine Sonnenbrille, Reklame, Kugelschreiberhülse und ein Stadtplan, das ist die ganze Beute des oder der Täter aus den aufgebrochenen Fahrzeugen. Also kann dieser Heiner durchaus der Täter gewesen sein? Ja, kann. Muss aber eben nicht. Ja, Frank? Ja? Wo, bitte? Ach, nee. Moment, ich notiere. Utrechter 134. Ja? Ja, gut, wir kommen. Noch eine Meldung von heute Nacht. Ja, ein Tankstelleneinbruch. In der Utrechter Straße 134. Wir werden gleich einen Spurensicherer mitnehmen. Die Burschen müssen ja durch den Hintereingang gekommen sein, Herr Kriminalbeamter. Denn diese Tür war aufgebrochen. Und dann war vorne bei der einen Tanksäule, bei dem Münzgerät, ja, da war auch einer dran. So. Da muss versucht worden sein, die Geldbehälter herauszuklemmen. Ja, das sieht man ja ganz deutlich, wa? Ja, ja. Und aus dem Büro fehlt nichts? Nee, das ist auch nicht gut möglich, nicht? Ich meine, also Geld kann nicht fehlen. Ich lasse nämlich niemals was hier, ne? Nicht mal einen Groschen, seit bei mir vor 3 Jahren mal eingebrochen worden ist. Ja, sehr gut. Wenn nur alle solche Konsequenzen ziehen würden, dann gäbe es halt weniger Schaden. Und ich meine, dazu muss man nicht schon mal geschädigt worden sein, nicht wahr? Die Erfahrung anderer sollte auch schon reichen. Ja, also schön, wir werden alles genau auf mögliche Spuren untersuchen. Haben Sie vielleicht etwas gehört aus der Nachbarschaft, ob irgendjemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat? Nee, nicht. Nee. Ja, nicht, nee. Nee, ich meine, manchmal unterhält man sich ja darüber oder solche Sachen spricht sie herum und dann meldet sich jemand, ne? Nee, mich hat niemand darauf angesprochen. Ah, naja, gut. Ja, dann werden wir noch Ermittlungen nach etwaigen Zeugen anstellen. Unsere Umfrage nach Zeugen war leider ergebnislos, Herr Z. Aber mit der Suche nach Spuren hatten wir etwas mehr Glück. Der Hintereingang zur Tankstelle war zweifellos und hat der Tankstellenbesitzer ganz richtig vermutet. Von den Tätern oder dem Täter benutzt worden, um in das Tankstellenhaus einzudringen. Und hier war dann auch die Tür recht primitiv aufgebrochen worden. So. Jetzt hat unsere KTU, unsere kriminaltechnische Untersuchungsstelle, nach erster Prüfung festgestellt, dass dabei eines der Werkzeuge verwendet worden sein muss, die bei dem Heiner Haag sichergestellt wurden. Eine einwandfreie, sichere Diagnose werden wir noch bekommen. Immerhin befanden sich an diesem Werkzeug verwertbare Lacksplitter, die offensichtlich von dem Farbanstrich der aufgebrochenen Tür stammen. Gut, dann wollen wir uns ruhig schon den jungen Mann mal herholen. Ja. Sie hatten gesagt, er wohnt bei seinen Eltern? Ja, Herr Zett. Nö, unser Junge wohnt schon seit mindestens 3 Monaten nicht mehr bei uns. Ja, aber er ist dann noch bei Ihnen polizeilich gemeldet. Ja, das weiß ich nicht. Nee. Möglich. Bestimmt. Und sonst, naja, ich meine, lässt er sich nicht manchmal bei Ihnen sehen? Doch, ab und zu. Ja, no, und hat er da nicht mal was erzählt, wo er jetzt wohnt? Nö, nicht, dass ich wüsste. Sie haben ihn noch nie gefragt? Nee, wozu? Naja, ich dachte, man spricht ja vielleicht mal darüber, ne? Nö, haben wir eigentlich nie. Na gut, schönen Dank, Frag. Herr Z., wir haben eine sogenannte Notkarte angelegt und den Heiner Haag zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, weiter können wir ja nur versuchen, seinen Bekanntenkreis zu ermitteln, um dort vielleicht in Erfahrung zu bringen, wo sich der Herr aufhalten könnte. Fahren Sie doch mal bei den Gemüseladen da vorne. Die Tochter von den Laden, die ist mal mit den Heiner gegangen. Eine ganze Weile. Ja. Ob jetzt noch, weiß ich nicht. Aber Sie können ja mal fragen. Ja. Kann ja sein, die sagt Ihnen wenigstens, an wen sie den Heiner abgetreten hat, wenn sie selber nicht mehr mit ihm puzzelt. Bei dieser so sinnig empfohlenen Gemüseladentochter war leider nichts über den Heiner Haag zu erfahren, weil die junge Dame selbst auch schon nicht mehr zu Hause ist. Dafür haben wir aber den Hinweis bekommen, doch mal beim Fruchthof in der Beusselstraße nachzufragen. Mhm. Da soll sich der Haag öfter mal für ein paar Tage Gelegenheitsarbeit vermitteln lassen. Weiß ich auch nicht. Fahren Sie mal da an die Fahrmeisterei. Vielleicht können die Ihnen was sagen. Ja. Aber heute werden Sie wohl keine Beschäftigung mehr kriegen. Da müssen Sie schon morgen früh so um 4 antanzen. Nee, ich suche ja gar keine Arbeit. Ja, was wollen Sie denn hier? Zum Rumstehen brauchen wir hier keine Leute. Ja, nee, ich wollte gerne hören, ob ein Bekannter zufällig in diesen Tagen wieder hier war. Ein Heiner Haag. Der Heiner? Ja. Ja, das ist ein netter Junge. Ja. Ich glaube, der arbeitet gerade in der Lüneburger Straße bei so einem Gemüsegrossisten oder so. Nee, tut mir leid, mein Herr, aber... Ja. Moment mal, bitte. Ja, bitte. Mirando, Obstgemüsehandel. Ja? Nee, da sind Sie an der falschen Adresse. Bitte sehr, macht ja nichts. Ja, wo waren wir gerade? Ach so, ja, nee, tut mir leid, aber der junge Mann hat es diesmal bloß 2 Tage bei mir ausgehalten. So. Das heißt, ich hab's mit ihm bloß 2 Tage ausgehalten. Ja. Da war nämlich einem anderen von meinen Leuten Geld verschwunden. Und alle haben auf den Heiner Haag getippt. Der hat zwar kräftig bestritten, aber es war ja doch auffallend, dass er gerade eine Stunde vorher noch einen anpumpen wollte. Ja. Na, und dann, mit einmal, haben sie bei ihm 20 Markscheinen gefunden. Mhm. Haben Sie die Sache angezeigt? Ach wo, ich werde doch dem Mann nicht das Leben versauen, bloß weil er normal daneben gegriffen hat. Wenn das wirklich war, so genau ist das ja nun auch wieder nicht raus. Ja. Und Sie wissen nicht, wo er jetzt arbeiten könnte? Nee, keine Ahnung. Aber das müsste man Ihnen doch beim Fruchthof sagen können. Ich habe denn da vereinbart, Herr Zitt, dass wir Bescheid bekommen, wenn der Haag wieder für eine andere Arbeit vermittelt worden ist. Ja, es wäre gut, wenn wir ihn bald fassen würden. Ich bin überzeugt, dass wir dann eine Anzahl bislang ungeklärter Fälle zum Abschluss bringen könnten. Hoffentlich, ja. Ja, inzwischen hat sich nämlich Folgendes herausgestellt. Der Sicherheitsschlüssel, der bei der Überprüfung des Heiner Haag unter anderem einbehalten worden war, ist vor 2 Monaten bei einem Baubudeneinbruch entwendet worden. Das hat unsere Sachfahndung ermittelt. Also sehr gut. Da steht außerdem auch noch ein Lokaleinbruch offen, der in der gleichen Nacht verübt worden war. Ja. Wir haben damals festgestellt, dass 2 Paar Fußspuren von der Baubude aus zu dem Hintereingang der Kneipe führten. Hier bestand also zweifellos ein Zusammenhang. Wenn nun der Haag im Besitz des Sicherheitsschlüssels aus der Baubude war, dürfte er wohl auch mit dieser 2. Tat in Verbindung zu bringen sein. Tag, Mutter. Junge, hab ich einen Schreck gekriegt. Ich hab schon eine ganze Weile gemerkt, dass einer hinter mir hergeht. Aber ich hab mich nicht getraut, mich umzudrehen. Und ich hab immer gedacht, ob sie denn ja nicht fühlt, dass ihr Junge in der Nähe ist. Wo kommst du denn her? Aus Kino? Ja, sag du mal lieber, wo du herkommst. Hast dich lange nicht mehr sehen gelassen. Machst wieder Dummheiten, hä? Ach, Ivo. Ja, ach, Ivo. Die Polizei hat doch nach dir gefragt, bei uns. So ein Mist. Wann denn? Na, vor ein paar Tagen. Musst du doch also wieder was angestellt haben. Alter, die Polizei kann sich auch mal irren, nicht? Bei dir? Na, willst du mal eben mit draufkommen? Papa ist heute nicht da. Nee, lass mal, Mutter. Ich wollte eigentlich. Ja, dann will ich es mal überlassen. Na, siehst du. Ach, Junge. Wirst du denn ja nicht mehr vernünftig werden? Ich hab mir doch nur wirklich so eine Mühe mit dir gegeben. Und Papa, na, wenn er nur auch manchmal ein bisschen strenger war. Das ist nicht mein Papa. Mein Papa gibt's ja nicht mehr. Ich war erst 4, wie der abgehauen ist. Und der jetzt... Also red nicht in so einen Ton, Heiner, ja? Ach, jetzt fängst du wieder so an. Dieser Mann, er hat mich doch erst aus Haus gejagt, nicht? Er kann sich auf der Dauer so eine Meckerei mit anhören. Noch dazu von ihm, der ja keinen Anspruch drauf hat. Also willst du jedenfalls nicht mehr drauf kommen? Nee. Ist gut. Willst du mir nicht auf Wiedersehen sagen, Mutter? Guten Abend, Herr Haag. Was wollen Sie denn von mir? Kriminalpolizei. Halt! Bleiben Sie doch stehen! Halt oder ich schieße! Bleiben Sie stehen! Junge! Heiner! Ja, das war doch wohl ein völlig überflüssiger Dauerlauf, Herr Haag. Meinen Sie nicht? Sie mussten doch wohl damit rechnen, dass wir uns für Sie interessieren. Ja, wenn Sie ein bisschen Gespräch hier wären, kämen wir ja schneller voran. So dürfte es eine Weile dauern, bis wir Klarheit über die Frage haben, ob wir Sie wieder nach Hause lassen können. Nach Hause? Ja, ich sage ja gerade, dass Sie nicht beurteilen, solange Sie derart schweigsam sind. Aber Sie können mich ruhig gehen lassen, Herr Kriminal. Schließen Sie nicht die Macht, ne? Ah. Warum sind Sie denn dann so gerannt, um auf und davon zu kommen? Ich habe nicht viele übrig für die Polizei. Ja. Doch, kann ich verstehen. Aber mit der puren Abneigung ist es ja auch nicht getan, ne? Sie stehen im dringenden Verdacht, eine ganze Reihe von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen begangen zu haben. So, naja. Lustig, ne? Ja. Außerdem sind Sie zweifellos auch noch an einer Anzahl von Einbrüchen beteiligt. Also Sie machen mir ja vielleicht Spaß. Ja, mache ich? Das ist ja fein. Oder machen Sie mir doch auch mal einen Spaß. Nehmen Sie doch mal richtig Stellung dazu. Räumen Sie ruhig nur das ein, was wir Ihnen doch nachweisen können. Und wenn ich nichts gemacht habe? Ja, du, was Sie nicht gemacht haben, das brauchen Sie auch nicht einzuräumen. Na, das hat eine Weile gedauert, Herr Z. Erst wollte er noch dabei bleiben, dass er doch gar nichts gemacht hätte. Und naja, dann ist er doch langsam herausgerückt, als ich ihm den Sicherheitsschlüssel aus der Baubude vor die Nase gehalten hatte und dann noch einiges mehr. Da war sich wohl doch wohl klar darüber, dass es so keinen Zweck haben konnte. Er gibt diesen Einbruch also zu? Ja. Und den in das Lokal demzufolge natürlich auch. Und was sagt er über seinen Mittäter? Da muss er angeblich erstmal richtig nachdenken. Na, wie ist es denn, Heiner? Hat Ihr Gedächtnis wieder eingesetzt? Das ist alles nicht so einfach, Herr Kriminal. Ne? Im Ernst? Ja, man will ja keinen Falschen beschuldigen, ne? Ach so. Ja, wenn man natürlich so viel hinter sich hat und mit so vielen verschiedenen Leuten zusammen angeschafft hat, kann man sicher leicht durcheinander kommen. Ja, so viele waren es nun auch nicht. Du kannst aber doch nicht schwer sein, sich zu erinnern. Sich zu erinnern, mit wem man in ein Lokal eingestiegen ist. Nee. Ja, ich weiß ja auch. Ja, also dann sag mal raus mit der Sprache. Soll ich mal sagen, Heiner, warum das Gedächtnis so gelitten hat? Wenn Sie jetzt nämlich Ihren Komplizen preisgeben, dann rechnen Sie damit, dass noch viel mehr Straftaten aufkommen, von denen Sie meinen, wir wüssten noch nichts davon. Stimmt's? Nämlich all die Taten, die Sie mit dem zusammen begangen haben. Och, das will ich gar nicht mal sagen. Nicht? Bloß, dann werden Sie natürlich gleich wieder denken, ich kokele. Aber ich weiß tatsächlich bloß, dass der Hermann geheißen hat. Hermann? Ja, aber mehr weiß ich auch wirklich nicht. Ja, immerhin, Heiner, werden Sie diesen Hermann ja nicht so ganz zufällig an der Baubude getroffen haben, ne? Nee, das nicht. Ja, also. Wir hatten uns mal da irgendwo in der Zoo-Gegend kennengelernt. Und sind wir dann öfter mal so auf Tour gegangen. Und den jeden Tag, also das war nach die Sache mit der Baubude und das Lokal. Also den jeden Tag, da haben wir uns dann mal einen PKW in der Jartenstraße geklemmt. Was war das für ein PKW? Wenn ich mir recht erinnere, dann war das ein Opel, ein alter, ein roter Rekord. Roter Rekord. Ja, den hatten wir uns da gestemmt und waren damit nach Charlottenburg gefahren. Zu ihrem Parkplatz in der Leibnizstraße. Und bin ich dann ausgestiegen, wollte ich mal auf dem Parkplatz ein paar Autos inspizieren. Inspizieren? Also das heißt auf Deutsch aufbrechen und schauen, was da Mitnehmenswertes zu holen war, ne? Ja, sozusagen, ja. Ja, also. Mal weiter? Naja, ich bin dann da auf den Parkplatz, war und mit einmal sehe ich davon, von da aus, wie die Funkstreife bei unseren Wagen hält. Also nicht bei unseren, ich meine, ja, also bei den roten Rekord. Ich verstehe schon, unser muss ja nicht immer die Eigentumsverhältnisse klar umreißen, ne? Ja, und dann? Ja, da habe ich dann gesehen, wie sie den Hermann mitgenommen haben. Wann war das alles? Tja, wissen Sie, so genau. Nein, wenigstens ungefähr, Heiner. Ja, das muss so 2-3 Tage vor Ultimo gewesen sein. Vor Ultimo Juni. Wir haben uns mit den Kollegen von der Fachdienststelle in Verbindung gesetzt, Herr Z., um zu erfahren, ob in den fraglichen Tagen und unter den angegebenen Umständen ein Autodieb festgenommen und eingeliefert worden ist. Ein Mann mit dem Vornamen Hermann war aber nicht dabei. So, Heiner, schauen Sie sich mal bitte diese Lichtbilder hier an und dann sagen Sie mir, ob Ihr Hermann dabei ist. Ja, das ist er doch. Der da? Das ist der Hermann? Klar. Na, Hermann heißt er allerdings nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich lasse mal mit einem Reibeisen der Brust krallen, der Kriminal, wenn das nicht Hermann ist. Ja, schön, wird sich herausstellen. Ja, es hat sich immerhin so viel herausgestellt, Herr Z., dass dieser Mann, er heißt in Wirklichkeit Jochen Meinert, dass dieser Mann tatsächlich in einem gestohlenen roten Opel Rekord gegenüber dem Parkplatz Leibnizstraße in der Nacht zum 29. Juni angetroffen und auch festgenommen worden ist. So. Ja, er hat behauptet, er sei nur in den Wagen gestiegen, ohne zu wissen, dass es sich um ein entwendetes Fahrzeug gehandelt habe. Und jetzt höre ich eben, dass heute gerade in dieser Sache Termin vom Schnellgericht anberaumt ist. Ja, dann setzen Sie sich sofort mit dem Staatsanwalt in Verbindung, Kollege Frank. Ja? Beantragen Sie für alle Fälle Haftfortdauer mit dem Hinweis auf unsere anhängigen Ermittlungen, ehe der Mann womöglich bei der Verhandlung mit einem blauen Auge davonkommt. Und wir können ihn dann hinterher suchen gehen. Ja, gut, das geht in Ordnung. Ich habe mit dem Herrn Staatsanwalt gesprochen. Ja, wir setzen den Termin aus. Ihr Antrag auf Haftfortdauer ist genehmigt. Der Mann Jochen Meinert ist in die U-Haftanstalt eingeliefert. Wie? Ja, selbstverständlich, Herr Frank, bitte. Dieser Jochen Meinert, Herr Z., ist ein alter Kunde von uns. Insgesamt bis jetzt 4-mal in Erscheinung getreten, immer wegen Kraftfahrzeugdiebstahl sowie wegen verschiedener schwerer Diebstähle, Einbrüche in Lokale und dergleichen. Ja, ein ziemlich harter Bursche, soweit ich in Erinnerung habe. Wir wollen ihn morgen zum ersten Mal vernehmen in der gegenwärtigen Sache. Nach unseren weiteren Ermittlungen kommt er für eine ganze Reihe neuer Einbrüche in Frage. Da muss ich aber husten, Herr Frank. Und wenn mal der Weste platzt, was Sie sich da ausgemalt haben, das kriegen Sie nicht mal in eine Kinderstube untergebracht. Und bei mir erst recht nicht. Ich bin schon viel zu lange aus den Windeln. Ja, mit dem einfachen Abstreiten werden Sie nicht sehr weit kommen, Herr Meiner. Oh, ich streite ja nicht bloß einfach ab. Ich kann Ihnen beweisen, dass Sie lahmlegen mit Ihrer Fantasie. Oh. Zu die Zeit, wo das alles passiert sein soll, da war ich nämlich überhaupt nicht in Berlin. Ach nee. Ach ja, da war ich in Bremen. Und da wollte ich meine geschiedene Frau besuchen. Ich kann Ihnen auch ganz genau sagen, welche Hotels ich übernachtet habe. Und was ich denn für Lokale war, ja. Das ist doch wunderbar. Dann nennen Sie mir doch mal alles das, nicht wahr? Dann kann Ihnen ja nichts weiter passieren. Nee, kann man auch nicht. Manchmal überlegt man, ob tatsächlich ernsthaft die Leute, mit denen wir zu tun haben, überzeugt sind, dass wir ihnen glauben müssten. Oder ob die vielen Ausreden nur einen Zeitaufschub bewirken sollen. Schließlich muss sich doch wohl jeder sagen, dass wir allzeit die Möglichkeit haben, die Aussagen nachzuprüfen. Bremen liegt schließlich nicht aus der Welt und wir können ohne Schwierigkeiten die dortigen Kriminalpolizeidienststellen in unsere Ermittlungen einschalten. Kripo Bremen an Kripo Berlin. Betreff Jochen Meinert. Meinert zu fraglicher Zeit hier nicht gesehen worden. In den von ihm bezeichneten Lokalen unbekannt. Nach Aussage Ehefrau hat sie ihren geschiedenen Mann seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr gesprochen. Angegebenes Hotel hat nie einen Gast namens Jochen Meinert gehabt. Na, was sagen Sie nun, Herr Meinert? Ja, nicht. Nicht? Ja. Da werden wir schlecht weiterkommen. Wollen Sie nicht lieber zugeben, dass Ihre angebliche Reise nach Bremen nur eine Schutzbehauptung von Ihnen war? Oh, ich denke ja nicht dran. Meine gewesene Frau mir angeblich nicht gesprochen hat. Das müssen Sie doch nicht einfach loben. Die bestreitet doch bloß, um mir reinzulegen. Ja. Ja. Und wenn der Kneipen sich auf mir nicht besinnen können, naja, ich hab ja nur nicht die Art, mir auffallend zu benehmen, wa? Kann schon sein, dass die mich nicht mehr kennen. Aber das ist doch alles kein Beweis, dass ich nicht in Bremen gewesen war. Meinen Sie? Ja, nun schön, das muss noch kein Beweis sein. Aber das Hotel, in dem Sie angeblich übernachtet haben wollen, weiß ja ebenfalls nichts von Ihrer Existenz. Tja, das verstehe ich ja nur überhaupt nicht. Sehen Sie? Ach nee. Nee, warten Sie mal, jetzt fällt's mal ein. Ach, ich hatte ja dazu mal, wie ich in Bremen war. Ja, natürlich. Ich hatte ja nicht unter meinem richtigen Namen in das Hotel gewohnt. Ja, drum. Ja, wieso denn das? Oh, ich wollte eben auch mal so ganz inkognito wohnen, wie manche berühmte Leute. Das ist natürlich eine Erklärung. Junge, Junge, Junge, Junge, Junge. Sie bieten mir aber hier ganz schön was an, Herr Meinert. Och, jetzt loben Sie mir das wohl wieder nicht, wa? Ich habe aber noch einen Beweis, dass ich nach Bremen gefahren bin. Mir hat nämlich ein Freund nach dem Bahnhof gebracht und mir bis an den Zug begleitet. In Zug nach Hamburg. Und ja. Von da weg dann weiter nach Bremen, jawohl. Na bitte, wer sagt's denn? Klärt sich doch alles auch zu Ihren Gunsten, nicht? Wann war denn der Zug gefahren? Na, das war kurz nach 8. Kurz nach 8? Ja. Und jetzt brauchen Sie mir nur noch den Namen und Adresse des lieben Freundes zu sagen. Ach, gerne. Das ist der Willi Blei. Willi Blei? Ja, und der wohnt irgendwo in Altmoabit. Ja, dieser Freund Willi Blei, 20 Jahre alt, wohnt zurzeit sogar ganz genau in Altmoabit. Er sitzt nämlich ebenfalls in Untersuchungshaft, und zwar wegen Moped-Diebstahls. Mhm. Hat Freund Jochen uns den Mann nur genannt, weil er gemeint hatte, also, der sitzt ja da könnt ihr ihn auch nicht befragen. Oder war das vielleicht der Einzige, bei dem er sich die Möglichkeit ausgerechnet hat, sich mit ihm abzusprechen? Denn eines haben wir bereits festgestellt. Die von dem Jochen Meinert angegebene Zeit, zu der er in den Zug nach Hamburg gestiegen sein will, stimmt auch wieder nicht. Zu dieser Stunde fährt gar kein Zug dorthin. Allenfalls 1¾ Stunden später. Ich glaube, dass ein Häftling gelegentlich einen anderen, ebenfalls Einsitzenden, als Alibi-Zeugen angibt, dürfte hier wie manches andere Mal aus der Vorstellung geschehen, diesen anderen kann ich irgendwie noch informieren, in welcher Weise er aussagen soll. Natürlich. Einem, der ganz draußen ist, den man so leicht also nicht erreichen kann, ja, kann man schwerlich entsprechende Nachrichten zukommen lassen. Ja. Ja. Innerhalb der Gefängnismauern gelingt das noch allenfalls mit Hilfe sogenannter Kassive, also heimlich auf Schleichwegen übermittelter schriftlicher Nachrichten. Mhm. Und tatsächlich wird hier auch beobachtet, dass der einsitzende Willi Blei solche Kassive bekommt. Wir haben Sie aus der U-Haft vorführen lassen, Herr Blei, weil wir einige Fragen an Sie haben. Fragen, die Ihren Freund Jochen Meinert betreffen. Ja, und? Ja, bevor Sie sich die Mühe machen, uns alles Mögliche zu erzählen, was doch nicht stimmt, da legen Sie erstmal die Kassive auf den Tisch, die Sie von Ihrem Freund Jochen zugesteckt bekommen haben, ne? Kassive? Ja. Von Jochen? Ich? Ja, was halten Sie davon? Ist doch gescheiter, finden Sie nicht? Was konnte der junge Mann Willi Bessers tun? Er hat gleich die Kassive herausgerückt. Da war recht genau vermerkt, was alles er, besonders auch in Bezug auf Meinerts angebliche Reise nach Bremen, aussagen sollte. Solche Alibi-Zeugen sind doch für die Katz, Herr Meinert. Das dürfen Sie eigentlich wissen. Ich hab doch keine Kassebe geschrieben. Das war auch bloß wieder Ihre Fantasie, Herr Frank. Nun, auch in diesem Fall ist schnell zu beweisen, dass der Herr Jochen vergeblich bestreitet. Ein paar Schriftproben überzeugen auch ihn, dass Schwindeln hier längst nicht mehr am Platz ist. Meinert findet sich zu einem ausführlichen Geständnis bereit und er beschuldigt seinen Freund Willi Blei der Mittäterschaft in den meisten Fällen. Dann stellt sich heraus, dass auch das nicht stimmt. Blei war nur an einer einzigen Tat beteiligt. In den meisten Fällen war der zuerst Festgenommene, in dieser Sache zuerst Festgenommene, Heiner Haag der Mittäter. Insgesamt geben beide schließlich die stattliche Zahl von 72 Lokal- und Geschäftseinbrüchen und Kraftfahrzeugdiebstählen zu. Und zu diesem Ergebnis hat letztlich nur ein kleiner Zufall geführt. Der Zufall, dass der Mann Heiner beobachtet worden ist, wie er sich an einem PKW zu schaffen gemacht hatte. Was hilft am Ende alle Schwindelei? Na, auf diese Frage brauchen Sie bestimmt keine Antwort. Es geschah in Berlin. Sie hörten die 448. Folge einer Reihe von Werner Brink. Erstsendung im RIAS am 14.08.1968.